Ich bin ganz besonders vom Kreml beeindruckt. Seine Mauern, Türme, Kathedralen, Paläste sind bewundernswert. Ich finde, die Basiliskathedrale ist am schönsten. Ein richtiges Meisterwerk und typisch russische Baukunst.